Diesmal will das Du Gasdorf Heitzmann also mit Schiller locken. Dagmar Gasdorf sagt, weil Schiller eigentlich der Dichter der Freiheit ist. Und wenn wir eins in diesen Zeiten brauchen, dann tatsächlich unseren Dichter der Freiheit. An einen künftig großen Dichter glaubt anfangs nicht mal dessen Vater Johann Kasper, als Fritz, geboren 1759, zu Hause in Marbach am Neckar, erstmals eigene Reime deklamiert. Der Vater ist beim Militär, seinem württembergischen Herzog treu ergeben. Auf Schwäbisch, und so ist auch eines der Kapitel im Schillerbuch überschrieben, fragt er, »Bisch närrisch, wore Fritz?« Also bist du verrückt geworden. Dabei ist Fritz bei klarem Verstand, weshalb ihm ja absolutistische Herrschaften wie die seines Landesvaters zuwider sind. Also ein faszinierender Mensch, der auch mutig war und seiner Zeit voraus, der ja mit den Räubern, das war ja sein erster großer Erfolg, dieses aufmüpfige Drama, 4 Jahre vor der Französischen Revolution, im Grunde genommen den ganzen Theaterbetrieb revolutioniert hat. Das Publikum bei der Uraufführung in Mannheim, das muss getobt haben. Getobt vor Wut hat auch der Herzog, weil Schiller, inzwischen Regimentsmedikus, sich unerlaubt nach Mannheim entfernt hat. Er landet in Kerkerhaft, darf dort nicht schreiben, kann aber mit Hilfe eines Freundes fliehen. Der opfert für Schiller sein ganzes Geld, um eine Kutsche zu mieten. Nach stets von Geldnot geprägten Stationen bekommt Schiller schließlich eine Professur in Jena, heiratet und wird Vater, bis er mit seiner Lotte nach Weimar zieht, wo er und Goethe ihre erst bei einem Besuch Goethes in Jena geborene kongeniale Freundschaft ausleben können, ein Balladenwettstreit inklusive. Einmalig und ein Glücksfall in der Literaturgeschichte, betonen Heitzmann und Gasdorf. Die wohnten ja nicht weit auseinander, 3 Minuten zu Fuß so ungefähr. Aber wenn sie sich nicht sahen, dann haben die Briefe hin und her geschrieben. Am Ende waren es ungefähr 1000, die Goethe als seinen größten Schatz betrachtete, nachdem der geliebte Freund 1805 gestorben ist. Mit gerade mal 45 Jahren. Als Workaholic, starker Raucher, fast alle Organe hinüber, zeitlebens chronisch krank und meist auch chronisch pleite. Mein Gott, denkt man da als Leser, zumal, da man gleich anfangs erfährt, er habe evangelischer Pastor werden sollen. Auf der Hohen Karlsschule mit ihrem militärischen Drill aber, der Vater ihn auf Befehl des Herzogs überlassen musste, studierte er zunächst Jura, danach Medizin. Wie der Mensch tickt, interessiert ihn. Es geht um Erkenntnisse für sein literarisches Schaffen. Im Grunde genommen ist er auch ein Pionier, wenn man so will, des psychologisierenden Krimis. Ja, den Fortsetzungsroman mit seinem Cliffhanger, dem Ende mit Fragezeichen, erfindet er auch. Die heutige Europahymne, die berühmte Ode an die Freude, schreibt er, durch glückliche Jahre ohne Geldnot bei Leipziger Freunden völlig euphorisiert so nebenbei. Dort zeichnet er sogar einen genialen kleinen Comic. Als Regimentsmedikus war er zuvor weniger innovativ, verabreichte gerne Brechmittel. Selbstironisch zitiert er eine Bemerkung über den Arzt Friedrich Schiller. »Ich möchte ihm lieber 10 Pferde als meine Frau zur Kur übergeben.« Ehrlich, kraftvoll in der Sprache, das war er immer. Nicht umsonst ist vieles von Schiller zu geflügelten Worten geworden. Also hier haben wir nur zitiert, der langen Rede kurzer Sinn. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann, welch letzteres natürlich aus Wilhelm Tell ist. Ich kenne meine Pappenheimer, das ist natürlich Wallenstein, klar. Was tun, sprach Zeus. Also, sie können das unendlich fortsetzen. Von dieser Sprachgewalt, seiner Dichtkunst, seinem Leben, seiner geliebten Ehefrau, seinen Schwestern, Freunden, Vorbildern und Influencern erzählen 50 kurze Kapitel, jeweils 1 bis 2 Seiten lang, mit zahlreichen Illustrationen und Fotos. Dass Friedrich gerne schillernder Mittelpunkt ist, zum Beispiel, ohnehin unübersehbar mit rotblonder Lockenmähne, wie auch ein historisches Gemälde im Buch zeigt und aufgrund seiner Statur. 1,78 Meter, riesengroß für seine Zeit. Und er war offensichtlich auch ein schöner Mann, der einen großen Schlag hatte bei Frauen, durchaus auch bei Männern, die ihn ganz, ganz toll fanden, auch bei seinen Studenten später in Jena, wo er Professor für Geschichte war. Er war beeindruckend, er exponierte sich gern, er deklamierte gern, er war, wie man heute sagen würde, eine Rampensau. Jeder einzelne Aspekt gleicht einem neuen Puzzleteil und wie 2 Profiler verstehen es Berthold Heitzmann und Dagmar Gasdorf, so ein Charakterbild des Dichters nachzuzeichnen, was ihn antrieb, was bisweilen runterzog, was und wer ihn prägte. Auch Kennern der Materie dürften sich neue, überraschende Blickwinkel bieten. Sie werden wieder an fast in Vergessenheit geratene historische Fakten erinnert. Vor allem aber möchte das Autorenduo neue, junge Leser für Schillers Werk begeistern, für seine zeitlos humanistische Botschaft. Schiller ging es eigentlich immer darum, diesen Grundgedanken der Freiheit in welcher Form auch immer zu verbreiten. Und sei es in sehr, sehr kurzen Balladen, die wahre Meisterwerke sind, die also sozusagen Dramen in Miniform sind. Also nehmen Sie nur zum Beispiel mal den Handschuh, der Kinder auch immer sehr begeistert. Ja? Weshalb der 1,78 Meter und auch ansonsten große deutsche Dichter zum französischen Staatsbürger wird? Wieso ausgerechnet die sterblichen Überreste eines Mannes, den man für Schiller hielt, in einer Fürstengruft in Weimar landeten, wo Schiller doch niemals Fürstenknecht sein wollte? Und bei wem sein vermeintlicher Totenschädel zuvor auf blauem Samt gebettet stand? Dies und viel mehr macht die kurzweilige, informative und spannende Lektüre des Buches Schiller Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten aus. Es ist ein großes Vergnügen, den Dichter und den Menschen Schiller näher kennenzulernen. WDR 5